Letztens kam ich in das Zimmer meines pubertierenden Sohnes und es sah aus, als hätte er den nicht ernst gemeinten Auftrag ernst genommen, jeden Quadratmillimeter seines Bodens mit irgendeinem Gegenstand zu bedecken. Zwischen dem Gefühl der Freude, dass mein Sohn etwas mit einer solchen Konsequenz betrieben hatte, und dem auffallenden Zorn, dass mein eigentlich gemeinter Auftrag wieder einmal völlig ignoriert worden war, fand ich im hinteren Bereich des Zimmers eine kleine Ecke, wo ich den Boden sehen konnte. Und das Gefühl der Freude hatte keine Chance mehr. Ich nahm tief Luft und ließ den Zorn über meine Stimmbänder entweichen, doch die erwartbare Reaktion meines Sohnes zeigte mir, dass er seine Legierung mit Teflon überpinselt hatte, denn es kam nicht mehr der zarteste Hauch einer Kritik bei ihm an. Doch, oh Wunder, bemerkte ich plötzlich eine Regung in seinem Gesicht und ein noch unausgereifter Blick der Überlegenheit, man möchte nicht gleich sagen, Überheblichkeit, zeigte sich. Dein Vorwurf, lieber Vater, begann er mit einer viel zu freundlichen Stimme, läuft ins Nichts, da Chaos im Griechischen weiter leerer Raum bedeutet. Und ich interpretiere das so, dass mein leeres Zimmer nicht unaufgeräumt sein kann. Ich gebe zu, ich war baff. Aber vor allem musste ich mir selber eingestehen, dass das Gefühl der Freude plötzlich die Oberhand hatte. Mein Sohn sah und genoss seinen klaren Sieg, drehte sich um und ging zurück ins Wohnzimmer, wo er sicherlich die Momente des Bildschirmanbetens maximieren würde. Auch ich nahm mein Handy aus der Tasche und wollte mich nicht so einfach geschlagen geben. Denn ein verlorener Kampf macht noch keine verlorene Schlacht. Und ich wühlte mich durch eine Vielzahl an unwissenschaftlichen Meinungstexten, ehe feststand, dass er zwar gewonnen hatte, es aber allenfalls ein Pyrrhussieg sein würde. Ich stapfte meinem Sohn hinterher ins Wohnzimmer, stellte den Ignoranten, wie er seinen Bildschirm anbetete, und fabulierte über die Zusammenhänge der griechischen Mythologie. Redete über Chaos, Kosmos, Gaia, Nyx, Tartaros, Erebos, Eros und wie sie alle hießen, ehe ich zu dem Punkt gelangte, den ich vor allem machen wollte, und zwar den etymologischen Beweis, dass sich die Bedeutung des Wortes über all die Jahrhunderte verändert hatte und nun einfach nur Unordnung bedeutete. Doch da war es wieder, das Teflon. Ich bemerkte viel zu spät, dass mir mein Sohn so gar nicht zugehört hatte. Und vor meinen Augen stand das Endergebnis dieser Schlacht. 3:0 für ihn. Tief in mir sammelte sich etwas, das sich wie die Urwut anfühlte. Doch bevor ich meine letzte Elternwürde aufs Spiel setzte, sollte ich ihn anschreien, sprang ich über meinen Schatten und bot an, sein Zimmer mit ihm zusammen aufzuräumen. Auch wenn ich dann sicherlich mehr als 3/4 der Arbeit machen musste, würde unser Leben von einer großen Unordnung wieder ein klein wenig mehr in Richtung Ordnung geschoben. Die Seite des Lebens, die ich einfach viel mehr mag.